ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Neulich unterhielten sich zwei Freundinnen älteren Semesters über die Originalfolgen von Dicky Dick Dickens aus den 50er Jahren. Und die eine sagte, weißt du noch, wie wir damals immer früher heimgefahren sind, wenn Dicky im Fernsehen lief? Die andere antwortete, nein, das war Radio. Aber die erste bestand darauf, nun spinn dich, ich weiß ganz genau, das war Fernsehen, ich sehe es ja noch vor mir. Dicky ist nie verfilmt worden. Aber die Hörspielserie hat offenbar so starke Eindrücke hinterlassen, dass die Dame felsenfest davon überzeugt war. Dann also Film ab. Ich meine, Ton läuft. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, der grauen Eminenz der amerikanischen Kriminalgeschichte. Dicky Dick Dickens, dem tollkühnen Streiter für Unrecht und Gesetzesbruch. Dicky Dick Dickens, dem Großmogulen der Chicagoer Gangsterdynastie. Noch in hohem Alter hat Dicky Dick Dickens, wie uns aus jüngsten Presseberichten erinnerlich, seinem einstmals legendären Namen Ehre bereitet. So hat der heute pensionierte Verbrecherfürst erst kürzlich bei einem Presseempfang der Öffentlichkeit einen Streich gespielt, der ein weltweites Gelächter über die Ozeane in alle Winkel unseres Erdballes trug. Der bekanntlich sehr kamerascheue Dickens sah sich von 54 Fotografen umringt, die trotz seiner Bitten vom Fotografieren abzusehen, eifrigst knipsten. Da vertauschte der ehemalige Taschendieb mit altgewohnter Meisterschaft unbemerkt die Filme der Fotografen. Die Folge davon war, dass in der Weltpresse 54 völlig unterschiedliche Fotos erschienen, die angeblich Dicky Dick Dickens darstellen sollten, in Wirklichkeit aber harmlose Straßenpassanten zeigten, die Dickens selber tags zuvor in kluger Voraussicht geknipst hatte. Doch nicht immer war das Leben des Altmeisters so lustig. Kurz vor Weihnachten 1925 schien es, als solle diesem Leben ein plötzliches Ende gesetzt sein. Gewissenlose Gauner, unter Führung von James Topper, dem Kaltherzigen, hatten Dicky Dick Dickens Goldbarren im Werte von $300.000 gestohlen. Ferner hatten sie die in Chicagoer Gangsterkreisen geehrte Pensionsvermieterin Mami Tobodatsch ermordet und versucht, Dickens diesen Mord unterzuschieben. Dieser Versuch aber war missglückt. So trachteten sie nach einer anderen Möglichkeit, Dicky den Garaus zu machen. Williams befestigt eine Sprengladung an der Wohnungstür unserer Pension. Der Erste, der dann durch die Tür tritt, löst den Mechanismus aus und fliegt in die Luft. Ja, aber woher weißt du, dass Dicky Dick Dickens, dass Dicky Dick Dickens dieser Erste ist? Deswegen marschierst du zu Josua Benedikt Sträubenguss. Ist gut, Topper. Ja, und was soll ich ihm sagen? Du sagst ihm, dass du Morris Road 15 wohnst und dass du ihm Goldbarren im Werte von $300.000 anzubieten hättest. Ach so. Ach so, du meinst, Sträubenguss wird es Dickens weitersagen. Und der kommt unverzüglich hierher. Er merkt, dass die Tür nicht verschlossen ist. Er öffnet sie. Und das ist dann auch das Ende von ihm. Das Ende. Doch Dicky war schon von selbst darauf gekommen, dass die Missetäter in der Pension von Mami Tobodatsch wohnten. Noch am gleichen Abend, es war 20.58 Uhr, stand er mit seiner Braut und Frau Effi Marconi sowie seinen Getreuen Opa Kreckel und Bonko vor der Wohnungstür. Da drin bleibt aber alles ruhig. Das ist die Ruhe eines Kirchhofs. Das ist eine Finte. Nein, das ist von Shakespeare. Ach, die tun so, als ob niemand da ist. Doch Dick irrte. Es war wirklich niemand da. Die Mieter der Pension saßen in einer Spelunke schräg gegenüber und warteten auf die Detonation. Jetzt müssten sie eigentlich vor der Wohnungstür stehen. Ja. Habe ich recht, Williams? Hast recht, aber... Ja, und wie prompt Dickens auf unseren Schwindel reingefallen ist. Was? Wie meinst du das, Snipper Jonas? Na ja, wenn man bedenkt, dass ich erst vor 20 Minuten bei Josua Benedikt Sträubenguss war und schon kreuzt Dickens hier auf. Das nenne ich Expressbedienung. Na, hoffentlich geht's jetzt auch weiter, Express. Jetzt müsste es doch gleich soweit sein, was, Williams? Gleich, Tapa. Gleich macht's bumm. Leider bumm und laut. Los, aufmachen, sonst breche ich die Tür ein. Du dick, mein Jungchen, die Tür scheint ja gar nicht verschlossen zu sein. Ah ja, richtig. Also gut, Opa Kregel, stell dich hierher, ja? Jawohl. Da hast du den besten Schusswinkel. Und halt deine Pistole im Anschlag. Ja, gut gemacht. Und ich werde versuchen, langsam die Tür zu öffnen. Oh je, Mine. Du zitter nicht, Bonko. Aber es ist auf einmal so dunkel. Na ja, das Treppenlicht ist ausgegangen. Moment, ich habe hier irgendwo einen Lichtknopf gesehen. Ja. Aber schon nach so kurzer Zeit. Sie wissen doch, verlischt das Treppenlicht nach weniger als 3 Minuten, sollst, Freund, ich rate dir, du schleunigst dich nach Hause sputen. Quatsch. Kein Quatsch. Also Ruhe jetzt. Also Opa, bist du bereit? Jawohl. Gut. Dann will ich mal. Du Dick. Ja, was ist denn nun schon wieder? Ich glaube, da kommt jemand. Es ist schon gut, gut, dass ich Sie doch erwische, Dick. Ja, Sie stören, Joshua. Sehen Sie denn nicht, dass wir gerade in die Wohnung einbringen wollen? Ich wollte nur sagen, dass die Burschen wirklich hier wohnen. Na ja, also schön, besten Dank. Aber Moment mal. Sagen Sie, wie kommen Sie denn drauf? Ja, vor einer halben Stunde hat mich so ein Kerlchen besucht. Snipper Jonas heißt er. Er sagt, er wohne hier bei Mami Tobodatsch, Morris Road 15. Und wissen Sie, was er mir zum Kauf angeboten Nein, hat? Nein, woher soll ich denn das wissen? Goldbarren, verehrtester Goldbarren, im Werte von 300.000 Dollar. Alter. Dann sagte ich mir, das wird meinen Freund Dickens natürlich interessieren. Deswegen habe ich mich gleich in eine Taxi gesetzt, bin hierher gebraucht. Also habe ich mit meiner Vermutung recht gehabt. Sag ich ja, mein Bester. Nun, nichts wie drauf. Jetzt wird die Pension erobert. Den Burschen werden wir zeigen. Lustig. Geh, mein Jungchen, ran an den Speck. Moment. Lass mich mal überlegen. Was gibt's denn da noch zu überlegen? Ja. Jetzt wissen wir doch, wer die Halunken sind. Wir wissen, dass sie hier wohnen. Ja, ja, also hör mal, Opa. Hm? Ja? Versetz dich mal in die Lage dieser Leute. Nicht sehr gerne, aber bitte. Sie wissen über mich sehr genau Bescheid. Ja. Über die Goldbarren, über das Versteck in deiner Farbe und so weiter. Ja, und? Eigentlich müssten Sie dann doch auch wissen, dass ich mit Joshua Benedikt Sträubenguss bekannt bin. Na klar, wer sagt denn, dass Sie das nicht wissen? Ja, eben. Wieso eben? Pass auf, Opa. Wenn die Leute wissen, dass ich mit Joshua befreundet bin, müssten sie sich doch denken können, dass Joshua mir Bescheid sagt, wenn einer von ihnen zu ihm kommt und ihm unsere Goldbarren anbietet. Ja, ja, sicher. Vielleicht haben sie das übersehen. Ach, jetzt sind die Leute wirklich für so dumm. Nee, die sind gemein, ehrlos, heimtückisch, aber dumm sind die nicht. Also, Freunde, warum haben sie diesen Snipper Jonas zu Sträubenguss geschickt? Es gibt beim besten Willen keinen Sinn. Du, ich weiß es. Sie wollen dich in dieser Wohnung locken. Brav, mein Kind. Und ich glaube, diesen Gefallen tun wir ihnen lieber nicht. Bonko, gib mir mal deine Taschenlampe. Ja, bitte, Chef, hier ist sie. Nun sieh dir das an. Was? Da hier im Türspalt. Ja. Was ist das? Das ist ein kleines weißes Drehchen, glaube ich. Ich kenne diese Art Drähte. Das sind Zündschnüre, mein Lieber. Arbeiten ähnlich wie die Abreißschnüre bei Handgranaten. Sobald wir die Tür öffnen, geht hier irgendwo eine Sprengladung hoch. Oh je, es heißt doch, willst du leben, lass dir raten, hüte dich vor Handgranaten. Ja. Oder man kann auch sagen, willst du lange auf Erden wohnen, hüte dich vor Explosionen. Ja. Aber wir gehen. Vermutlich hocken die Burschen hier irgendwo in der Gegend rum, beobachten den Hauseingang und warten darauf, dass die Bude in die Luft fliegt. Was tun wir also, Effi? Wir gehen durch den Hinterausgang. Sehr gut, du machst dich. Freunde, Zuhörer, Damen und Herren, bitte vertrauen Sie unserem Wort. Auch wir haben um Dickes Schicksal gebangt. Selten hatte die Knochenhand des Todes ihren Griff um Dickes Hals so fest gespannt wie an jenem Dezemberabend in Chicago. Doch noch war er nicht sämtlicher Gefahr entronnen. Noch lauerten seine Todfeinde hinter den schmutzigen Scheibengardinen der kleinen Spelunke von gegenüber. Doch es drohte ihm auch eine andere Gefahr, die er nicht in seine Kalkulation einberechnet hatte. Ihr Dienstwagen steht bereit, Herr Chefkommissar. Ja. Ach, Martin, mir scheint, ich werde alt. Es wundert mich ehrlich, dass ich mir jetzt schon die Mühe mache, nach Feierabend loszufahren. Ja, das wundert mich auch. Ja, aber dieser Snipper Jonas hat mich neugierig gemacht. Ja, inwiefern? Ja, da wird eine Pensionvermieterin ermordet. Ein anonymer Anrufer alarmiert die Polizei und beschuldigt Dicky Dick Dickens des Mordes. Und dann erscheint dieser Snipper Jonas mitten in der Nacht auf dem Zentralbahnhof, schnüffelt dort herum, gerade zu der Zeit, wo wir den verhafteten Dickens in Empfang nehmen wollen. Ja, ja. Und dieser Snipper Jonas wohnt ausgerechnet in der Pension der Ermordeten. Ja, das könnte doch auch Zufall sein. Ja, freilich kann es das. Ich sage mir nur, wenn ich die Polizei anonym anriefe, dann würde ich mich auch irgendwie vergewissern wollen, ob die Polizei meinen Köder schickt. Ja, und Sie glauben, dass Snipper Jonas deswegen auf dem Bahnhof war? Ja, was nützt es mir, wenn ich es glaubte? Wissen muss ich's. Ja, also kommen Sie schon. Ach. Ja, In der kleinen Spelunke warteten inzwischen James Topper und seine Vertrauten. Warteten Sekunde um Sekunde. Das waren einige davon. Warteten auf die Sekunde null. Warteten 10 Minuten vergeblich. Verdammt noch mal. Jetzt sind schon 10 Minuten rum und es tut sich immer noch nichts. Was ist denn da los? Es ist doch sehr verdächtig. Was, Williams? Ja, Topper, ist verdächtig. Hast du mit der Sprengladung auch keinen Mist gemacht? Die Sprengladung ist absolut sicher. Hm. 3-jährige Garantie. Die explodiert, wenn du die Tür aufmachst. Ja, vielleicht in 3 Jahren. Ach. Eben. Sie ist noch nicht explodiert. Dann haben sie eben die Tür noch nicht aufgemacht. Teufel. Ob die vielleicht Lunte gerochen haben? Kaum. Dann müssten sie schon wieder aus dem Haus herausgekommen sein. Das Haus hat auch einen Hinterausgang. Ja, Topper, den hat's. Ja, aber gucke mal, ihr Auto steht ja noch vor der Tür. Mal müssen sie ja kommen. Eben. Warten wir's ab. Jetzt müssen wir vorsichtig die Straße überqueren. Einer nach dem anderen. Opa Krickel, du läufst zuerst. Gut, Majorchen. Halt! Was ist denn los? Halt, hört doch mal! Alle guten Geister, Polizei. Das hat uns jetzt gefehlt. Verdammt, jetzt wird's brenzlig. Nichts wie weg, sag ich. Nein, wir bleiben. Aber Effi, du bringst dich in Sicherheit. Hier sind die Autoschlüssel. Nein, doch. Ich möchte lieber hier. Keine Widerrede, du läufst zu unserem Wagen. So schnell du kannst. Schäumenguss, bring dich nach Hause. Los, weg mit euch. Und wir? Ja. Wir bleiben und beobachten, was die Herren Polizisten tun. Das ist doch gar zu interessant. Mensch, Topper, gucke mal, wer da kommt. Wo? Na da! Guck mal, sie läuft zu Dickens Wagen. Das ist doch Dicks Freundin. Was, Williams? Hast recht, Topper. Aber sie ist es die längste Zeit gewesen. Mensch. Achtung, Knall. Bist du wahnsinnig? Steck die Pistole weg. Aber warum denn? So laut wird's doch gar nicht. Hörst du nicht, was los ist, du Esel? Polizei! Verdammt. Das wäre sowas, ein totes Mädchen und du mit rauchender Pistole am Tatort. Na, danke. Da, jetzt fährt sie weg, das Mädchen. Ganz weg. Und da kommt auch schon die Polizei. Also nichts, wir fort hier. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell, kommt. So, Martin. Morris Road 15. Ja. Das also wäre das Haus. Ja, soll ich lieber über Sprechfunk noch einen Einsatzwagen in der Nähe rufen? Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Nein. Aber rufen Sie vorsorglich noch einmal die Zentrale. Ja. Die sollen sich für den Ernstfall bereithalten. Ist in Ordnung. Ja. Achtung, Einsatzwagen 38, Chefkommissar. Du sieh dir das an. Die halten direkt vor der Pension. Wirklich. Chefkommissar McKenzie und sein Wachhund. Hey, wenn die etwa auf die Idee kämen, in die Wohnung von Mami Tobodatsch hineinzugehen, das wäre eine Freude, was? Dann hätten sie gar gut 2 tüchtige Polizeibeamte weniger. Jetzt steigt er aus. Und mit dem linken Fuß zuerst. Armer Chefkommissar. Schade. Ich hätte ihm auch ein besseres Ende gewünscht. Ach, ja, was meinst du? Aha, na, hier sind wir richtig. Ja. Mrs. Tobodatsch, Fremdenheim-Pension. Ja, Sie waren schon mal hier, Herr Chefkommissar? Ja, und wissen Sie, mit wem ich mich hier unterhalten habe? Na? Mit Dickie Dick Dickens. Ich hatte bloß keinen Schimmer, dass es ist. Ach, nein. Ja, der ist mit allen Wassern gewaschen. Da drin rührt sich gar nichts. Na, das ist immer so. Wenn die Polizei vor der Tür steht, dann beraten die Ganoven erst, was sie tun sollen. Aha. Aber meistens öffnen sie doch. Ja. Aufmachen, Polizei! Es rührt sich immer noch nichts. Na, das ist das beste Zeichen, dass wir hier richtig sind, Martin. Ha? Denn dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Ja. Ja, soll ich Verstärkung anfordern, Herr Chefkommissar? Ach, wo? Mit dem wären wir doch allein fertig. Ja. Kommen Sie, ja. Wir rammen die Tür. Ja. Also, Anlauf. Und auf 3 geht's los. Ja, in Ordnung. Eins. Hallo. Zwei. Hallo. Was? Hallo. Was ist denn da los? Herr Chefkommissar. Was denn? Herr Chefkommissar, bitte, bitte, warten Sie ein Momentchen. Und falls Sie darauf bestehen, die Tür einzurammen, warten Sie wenigstens, bis ich wieder unten bin. Na nun, den kennen wir doch. Ja, mein Name ist Bonko, bitte sehr. Ich hab Sie doch schon mal verhaftet. Ja, oh, das liegt schon eine lange Zeit zurück. Tun wir bitte einen Schwamm darüber. Na, das tut mir herzlich leid, aber... Natürlich, leid tut's Ihnen. Oh, ich bin aber auch ein kleiner dummer Jan. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen. Aber Mr. Dickens meint, mit Ihnen könnte man ein Wort unter Männern reden. Mr. Dickens? Oh jemini, jetzt ist wieder das Licht aus. Ja, das ist ja direkt zum Gruseln. Und wenn ich an unseren alten Wahlspruch denke, mit der Polizei im Dunkeln allein, kann das Ende deiner Laufbahn sein. Nun machen Sie mal das Licht wieder an, Martin. Ja, aber kommen Sie dabei, um Himmels Willen, nicht an diese Tür. Ja, was haben Sie denn, Bongo? Sie zittern ja am ganzen Leib. Das kommt wohl vom hastigen Treppensteigen. Soll ich ihn jetzt abführen? Nee, Augenblick noch. Ja. Wie war das mit Dicky Dick Dickens? Er lässt Sie schön grüßen und wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, möchten Sie mit mir kommen. Mit Ihnen? Warum? Wohin? Ich führe Sie zu Dicky Dick Dickens. Der hätte Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Ach nein. Er stellt nur eine Bedingung. Sie müssten alleine kommen. Aha. Und wo ist der Mr. Dickens? Ja, das merken Sie, wenn ich Sie hinführe. Und auf diesen Schwindel soll ich reinfallen. Oh, es wäre sicherlich auch in Ihrem Sinne. Es ist auch gar nicht sehr weit. Wir brauchen nur ein paar Minuten zu gehen. Ach, wie schön. Und der Regen hat jetzt auch schon aufgehört. Und Mr. Dickens sichert Ihnen freies Geleit zu unten. Das klingt ja sehr abenteuerlich. Also, Herr Chefkommissar, wenn ich Sie gehorsamst darauf aufmerksam machen Nein, Sie dürfen nicht. Ich spreche mit Dickens. Dann können wir jetzt gehen. Ja, ich komme sofort nach. Ich warte unten im Erdgeschoss, Herr Kommissar. Martin. Ja, Herr Chefkommissar? Sie warten unten in unserem Dienstwagen auf mich. Zu Befehl. Nach allem, was Bonko gesagt hat, kann Dings nicht weit sein. Ja. Rufen Sie die Zentrale an. Ja. Sie sollen sofort dieses Stadtgebiet abriegeln. Sämtliche Straßen sperren. Ja, gut. Alle Passanten überprüfen, Autofahrer, Fußgänger und so weiter und so weiter. Wird gemacht, Herr Chefkommissar. Dann haben wir Dickens doch in der Falle. Herr Chefkommissar. Ja, Mr. Bonko, ich komme schon. Und ich sage dir, Jungchen, das ist der krasse Wahnsinn. Ja. Genau beim alten Mann. Ja. Mit der Polizei kann man kein vernünftiges Wort reden. Also das wird sich zeigen. Na, was zum Teufel willst du damit erreichen? Also wenn du es gerne wissen willst, Opa, ich tue es wegen Mrs. Schrußhopper. Was? Ja. Ich habe ihr ein Versprechen gegeben und das löse ich ein. Was denn für ein Versprechen? Ich habe ihr gesagt, sie braucht keine Angst vor der Polizei zu haben. Ach so, ich dachte, das hast du nur so hingeplaudert. Nein. Ich plaudere niemals so hin. Na, aber, Diggi, ich will... Da kommt er. Bitte, Herr Chefkommissar. Bitte. Hallo, Herr Chefkommissar. Ah, Mr. Dickens. Guten Abend. Guten Abend. Bonko und Opa geht ein bisschen auf und ab. Ja. Lasst mich mit dem Chefkommissar. Wie Sie wünschen, Chef. Ist dieser Hauseingang Ihr neues Hauptquartier? Ja, mein Hauptquartier ist immer dort, wo ich gerade bin. Na gut. Ja. Was wollen Sie von mir? Ja, also zunächst möchte ich Sie bitten, eine kleine Belanglosigkeit nicht falsch zu deuten. Wenn ich meine rechte Hand in der Manteltasche habe, so tue ich das nicht, weil ich an den Fingern friere, sondern weil ich dort eine Pistole schussbereit halte. Das trifft sich gut. Ich habe meine Hand aus dem gleichen Grund in der Tasche. So, na, dann können wir sie doch beide rausnehmen. Aber gern. Bitte. Ihr Vertrauen ehrt mich. Bitte. Ich denke, es spricht sich so viel ungezwungen. Nein, das finde ich auch. Kann ich leider keinen Stuhl anbieten. Ja, ich bin zwar müde, aber ich stehe gern. Ja, wir müssen mal beide stehen. Also, was haben Sie auf dem Herzen? Ja, eigentlich nur eine ganz unverbindliche Anfrage. Was hielten Sie davon, wenn ich Ihnen das Leben rettete? Ich würde dahinter eine Finte vermuten. Und wenn keine Finte dahinter steckt? Ja, dann würde ich mich fragen, warum Sie das tun. Och, die Antwort kann ich Ihnen geben. So? Ja, natürlich. Als Gangster kann man sich leider seinen Polizeibeamten nicht aussuchen. Ja, das stimmt. Aber ich bin mit Ihnen ganz zufrieden. Oh. Ja, bis auf einen Fehler, dass Sie Polizist sind, scheinen Sie mir ein ganz respektabler Mann zu sein. Oh, besten Dank. Ja, bitte. Außerdem kann man nie wissen, wen wir nach Ihnen bekommen. So ist es. Ich will Ihnen aber auch noch einen anderen Grund angeben. Ich bitte? Ich möchte mit Ihnen ein Gentleman-Agreement abschließen. Sieh mal einer an. Ein Gentleman-Agreement zwischen einem Gangster und der Polizei. Ja. Das ist wenigstens mal was Neues. Ja, na, so neu ist auch wieder nicht. Nein. Schon mal vorgekommen. Ja. Also, Sie haben sicher erfahren, wie ich aus der Obhut von Polizeileutnants Bier entkommen bin. Ich habe es zwar erfahren, aber so recht will ich es immer noch nicht glauben. Doch. Also, 40 Damen des Chicagoer Frauenverbandes sollen Sie herausgeschlagen haben. Unter Führung einer gewissen Mrs. Schruß. Ja, Schrußhopper. Ach, das stimmt also. Ja. Wenn Sie mir jetzt versprechen, dass die Damen nicht weiter von der Polizei verfolgt werden, dann will ich Ihnen das Leben retten. Das ist ja reizend von Ihnen. Ich bin ein netter Mensch. Ja. Sollte mein Leben mal in Gefahr sein, werde ich auf Ihr Angebot zurückkommen. Nein, Moment. Ich spaße nicht mehr, kennen Sie. Ihr Leben ist in Gefahr. Was? Ja. Jetzt machen wir ja wirklich stutzig. Ja, also bitte, was geschieht mit den Damen? Wenn es sich herausstellt, dass Sie mir wirklich... Mhm. Na ja, also wissen schon, also dann würde ich eventuell die polizeiliche Verfolgung der Damen wegen Geringfügigkeit einstellen. Würden Sie eventuell? Ja. So, fein. Ja. Na, also dann fahren Sie mal schön nach Hause, trinken Sie ein Glas Milch. Milch, das Wort kann ich nicht hören. Jedenfalls verzichten Sie darauf, die Pension von Mami Dobodatsch zu durchsuchen. Sie machen mir Spaß, Dickens. Ja. Sagten Sie nicht, dass Sie mir das Leben retten wollen oder sowas? Ja, eben. Wenn Sie meinen Rat befolgen, dann habe ich das auch getan. Die Mieter von Mami Dobodatsch wollten mich nämlich in eine Falle locken. Ich vermute, dass sie eine Sprengladung an der Pensionstür befestigt haben. Ach du meine Güte. Ja. Und sobald man die Tür öffnet? Ja, genau. Oh je. Na, da werden mich aber nachträglich noch übel. Ja, mir auch, Chef Kommissar, mir auch. Ich habe ein Schnäpschen, da wollen Sie vielleicht... Ach, das ist ja fein, das ist ja wunderbar. Ja, dann nehme ich gleich alles. Moment, ich muss noch was übrig machen. Ach, das ist wunderbar. Na, hoffentlich war er nicht vergiftet. Ja, das merken Sie in 5 Minuten spätestens. So. Ja, also ich muss das natürlich, muss natürlich Ihre Angaben nochmal überprüfen. Ja, am besten rufen Sie einen Zug der Feuerwehr und klettern durch ein Fenster in die Wohnung ein. Genau das werde ich tun. Also vorläufig besten Dank und auf Wiedersehen. Ja, hoffentlich nicht so bald. Na, wir werden sehen. Chefkommissar Lionel McKenzie handelte schnell und präzise. Was uns angesichts der Tatsache, dass es bereits 3 Stunden nach Dienstschluss war, einigermaßen überrascht. Doch liegt die Erklärung für dieses ungewohnte Verhalten vielleicht darin, dass es ein Donnerstag war. An Donnerstagen, so berichtet der Chicagoer Gerichtsanzeiger vom 18. April 1929, hatte das Stammlokal des Chefkommissars seinen Ruhetag, sodass er an diesen Tagen sowieso nicht seinen gewohnten Dämmerschoppen einnehmen konnte. Chefkommissar Lionel McKenzie handelte also, wie bereits gesagt, schnell und präzise. Hallo, Martin, ja. Wie weit sind Sie denn? Es ist alles in Ordnung, Herr Chefkommissar. Das ganze Stadtviertel ist abgeriegelt. Es kommt keine Maus durch, die nicht ihren Ausweis vorzeigt. Ist gut. Ja. Eigentlich ist das nicht sehr fein von mir. Wie bitte? Ach, nichts. Rufen Sie jetzt die Feuerwehr. Ja. Die sollen aber nicht einen ganzen Löschzug schicken. Hm. Es genügt ein Wagen mit einer Feuerwehrleiter, 2-Mann-Bedienung und ein Sprengstofffachmann. Ja, in Ordnung. Ja. Achtung, Einsatzwagen 38, Chefkommissar McKenzie ruft Zentrale. Bitte weiterleiten an Feuerwehr. Sind Sie Chefkommissar McKenzie? Das bin ich. Ich möchte Sie bitten, Ihre Leiter auszufahren. Wir müssen in dieses Haus einsteigen, in die erste Etage. Jawohl, Herr Chefkommissar. Jack? Ja? Leiter ausschwenken. Wird gemacht. Moment noch. Haben Sie einen Sprengstofffachmann? Ja. Billy? Ja, was ist denn? Der Herr Chefkommissar möchte dich sprechen. Ah, ist schon gut. Guten Abend. Guten Abend. Hören Sie, man hat mir mitgeteilt, dass die Eingangstür zur ersten Etage mit einer Sprengladung blockiert ist. Eieieiei, das ist aber sträflicher Leichtsinn. Vielleicht kann das Ding in die Luft gehen. Es ist kein Leichtsinn, sondern Absicht. Ja, hier herrschen raue Sitten. Ja, wissen Sie, was es für ein Sprengkörper ist? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber was immer es ist, ich möchte Sie bitten, das Ding unschädlich zu machen. Naja, wollen mal sehen. Ich muss den Sprengkörper natürlich erst inspizieren. Kommen Sie mit hoch, Herr Chefkommissar? Selbstverständlich. So, wir sind soweit. Die Leiter ist ausgefahren. Also los, Martin, Sie klettern zuerst. Verzeihung. Ich zuerst? Ich muss als Erster hochklettern. So? Das ist so die Vorschrift. Aha. Aber Sie können mir gerne folgen, wenn Sie wollen. Ja, und ich mache dann den Schluss. In Ordnung. Und Jack, du bleibst bei der Leiter. Okay. Alsdann, auf geht's! Seilschaft, Marsch! Donnerwetter, Martin. Sehen Sie sich das an. Junge, das ist aber ein toller Otto. Ja. Ja, wenn die Ladung in die Luft geht, bleibt kein Auge trocken. Oh, Herr Chefkommissar, wenn ich daran denke, dass wir nah daran waren, die Tür einzurennen. Ja, Martin, aber ein verdammt schlechtes Gewissen dabei. Wieso? Dicky Dick Dickens rettet uns das Leben und zum Dank lassen wir die Straßen absperren. damit uns doch noch in die Finger geht. Ja, es hilft doch nichts. Wir müssen unsere Pflicht tun. Außerdem bekommt er mildernde Umstände, wenn Sie das vor Gericht erwähnen. Es ist ja zu schade, dass Dickens ein Gangster ist. Sonst könnte ich mich pensionieren lassen und er könnte mein Nachfolger werden. Na, Billy, wie weit bist du? Ja, die Ladung ist leider sehr kompliziert angelegt. Deswegen wird es etwas schwierig werden. Na, können Sie sie denn entschärfen? Ich hoffe, Herr Kommissar. Ich hoffe, ich muss mir das Ding erst nochmal richtig anschauen. So ungefähr hätte es geklungen, wenn erstens Dicky oder zweitens Chefkommissar Lionel McKenzie die Tür geöffnet hätten. Doch sie taten es nicht. Dicky erkundigte sich vielmehr teilnahmsvoll nach dem Fortgang der Arbeiten. Ach, verzeihen Sie bitte, Herr Feuerwehrhauptmann. Sagen Sie, wo brennt's denn hier? Nirgends. Wir müssen nur hier in die Wohnung einsteigen. Warum denn? Hat sich jemand umgebracht? Nein. Oder hat jemand den Gasherd brennen lassen? Ich darf Ihnen darüber keine Auskunft geben. Hallo, Jack! Ja, was gibt's denn, Billy? Bring mir doch mal meinen Werkzeugkasten rauf! Ja, gern! Sagen Sie, Herr Feuerwehrhauptmann, darf man da vielleicht mit hinaufklettern? Unterstehen Sie sich, das ist streng verboten. Schauen Sie hier. Bitte? Nein, nicht den, den kleinen. Den hier? Ja, Kneifzange. Ja. So, Jack, jetzt nimm den großen Schraubenzieher und park mal hier unter. Ja. Vorsicht. Ja. So, in Ordnung. Das wäre geschafft, Herr Chefkommissar. Oh, Gott sei Dank. Das war eine Aufregung. Das kann man wohl sagen. So, Jack, du nimmst das Werkzeug zusammen und ich trage mit Henry die Sprengladung vorsichtig runter. Okay. Na, Sie können ja jetzt gerne über die Treppe gehen und nicht über die Leiter. Natürlich. Hey, sehen Sie, das hätte ich beinahe vergessen. Tja, Martin. Ja? Ja, also wir brauchen jetzt nur noch Dicky Dick Dickens zu schnappen und dann... Ach, ja, machen wir Feierabend. Ja. Ja, dort steht ja ein Telefon, Herr Chefkommissar. Vielleicht rufen Sie gleich die Zentrale an. Richtig. Chefkommissar McKenzie, geben Sie mir bitte mal Einsatzzentrale 8a. Einsatzzentrale 8a. Gerne, Herr Chefkommissar, ich verbinde. Zentrale 8a. Hier, Chefkommissar McKenzie. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Meldungen von den Straßensperren erhalten? Ja, ich stehe da und mit Ihnen in Verbindung. Na und, ist Dicky Dick Dickens schon verhaftet? Noch nicht, Herr Chefkommissar. Ja, man kann ihn auch nicht übersehen haben. Ausgeschlossen. Ist jetzt sehr wenig Straßenverkehr in der Gegend. In der ganzen Zeit nur 7 Autos und 16 Fußgänger. Ja, ja. Und alle Waren sind überprüft worden? Jawohl. Bis auf die Feuerwehr natürlich. Naja, die Feuerwehr habe ich selbst angefordert. Die ist ja auch in das abgesperrte Gebiet hineingefahren. Oh nein, Herr Chefkommissar, sie hat den Sperrgürtel schon wieder verlassen. Wie bitte? Die hat den Sperrgürtel verlassen? Vor genau 2 Minuten. Ach du meine Güte. Herr Chefkommissar, stellen Sie sich das vor, unser Löschzug ist weg. Verschwunden. Irgendjemand hat unseren Wagen gestohlen, während wir hier oben gearbeitet haben. Weiß ich. Und dieser Irgendjemand ist Dicky Dick Dickens. So, da wären wir wieder. Hallo, Effi. Hallo. Effi, wo bist du denn? Mein Jüchen, das mit der Feuerwehr war wieder mal eine typische Dickens-Idee. Großartig. Hallo, Effi, wir sind wieder da. Es ist aber seltsam, Mr. Dickens, kein Heuchlein weit und breit. Ja. Wo mag sie denn nur sein? Oh, Telefon zur Mitternacht. Hat selten dir was Gutes gebracht. Wie kann das sein? Bogo, geh du ran, sag das Übliche. Ja, schön. Ja, hallo, hier ist die Chicagoer Wellensittichverleih AG. Bonko, wo ist Dicky? Wie? Dicky? Mr. Dickens, es ist Ihre Braut. Ja, ich hier, komme. Bitte. Hallo, Effi, wo steckst du denn? Na, Liebling. Du, Dick, ich weiß nicht, wo ich bin. Was? Man hat mir die Augen verbunden und ich weiß überhaupt... Ja, was, wer? Das haben Sie mir nicht gesagt. Ich glaube, im Moment, der Herr möchte dich selbst sprechen. Hallo, Mr. Dickens. Ja, wer ist denn da? Mein Name ist Topper. Hören Sie, Dickens, Sie stören mich. Mir passt es nicht, dass Sie in Chicago sind. Na, erlauben Sie mal. Leider sind Sie immer noch am Leben. Ich hätte das gern verhindert. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Trotzdem mache ich Ihnen einen Vorschlag zur Güte. Ja, wieso denn? Sie verlassen binnen 48 Stunden den amerikanischen Boden. Dann haben Sie die Chance, Ihre Braut lebendig wiederzusehen. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Ich rufe morgen um dieselbe Zeit noch einmal an. Wiederhören. So endete dieser an sich erfolgreiche Tag doch noch mit einer bösen Überraschung für Dickie Dick Dickens. In seinen Memoiren, die er 13 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing geschrieben hat und die in 15 Fremdsprachen übersetzt worden sind, äußert er sich über dieses Erlebnis mit kalter Nüchternheit. Wenn ich geglaubt hatte, so schreibt er, mit allen Wassern gewaschen zu sein, so musste ich jetzt erkennen, dass es in Chicago Leute gab, die in dieser Beziehung noch einen weit höheren Wasserverbrauch hatten. Wird Dickie Dick Dickens auf Toppers Ultimatum eingehen? Wird er Amerika verlassen? Wird er seine Frau und Braut Effie Marconi lebend wieder zu sehen bekommen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.